Paragraph 54, Übung 22. Üben Sie den Konjunktiv 2 der Vergangenheit. Beispiel: Hast du das Haus gekauft? Nein, aber fast hätte ich es gekauft. Und nun Sie. Hast du dein Geld verloren? Nein, aber fast hätte ich es verloren. Bist du betrogen worden? Nein, aber fast wäre ich betrogen worden. Bist du verhaftet worden? Nein, aber fast wäre ich verhaftet worden. Ist das Flugzeug abgestürzt? Nein, aber fast wäre es abgestürzt. Hast du dein Geschäft verkaufen müssen? Nein, aber fast hätte ich es verkaufen müssen. Ist das Schiff untergegangen? Nein, aber fast wäre es untergegangen. Seid ihr zu spät gekommen? Nein, aber fast wären wir zu spät gekommen.